Normalerweise nutzt Facebook die jährliche Entwicklerkonferenz F8, um schicke neue Funktionen im Netzwerk oder neue Apps anzukündigen. Doch diesmal werde es eine andere F8, sagte Mark Zuckerberg gleich zu Beginn. This is gonna be a different kind of F8. Der Unternehmenschef gab vor den anwesenden Entwicklern den Anwalt der Kunden, also der Facebook-Nutzer. Sometimes you can be surprised when one of your friends shares some of your data with an app. Manchmal kann es dich überraschen, wenn einer deiner Freunde deine Daten mit einer App weitergibt. Aber wir wollen, dass niemand jemals überrascht ist, wie seine Daten auf Facebook geteilt werden. And the thing is, we don't ever want anyone to be surprised about how they're sharing on Facebook. I mean, that's not good for anyone. So we're going to change how this works. Davon habe niemand was und deshalb werde man es ändern, kündigte Zuckerberg an. Es geht dabei zum Beispiel um Apps auf dem Smartphone, in die sich die Nutzer mit ihrem Facebook-Zugang einloggen, damit sie kein eigenes Passwort vergeben müssen. Künftig sollen die Nutzer detailliert entscheiden können, ob so eine App zum Beispiel ihren Geburtstag sehen darf. Und Zuckerberg ging noch weiter. How many times have you installed an app and wanted to try it out? Wie oft habt ihr schon eine App installiert und wolltet sie ausprobieren, aber wart nicht bereit, eure echte Identität dafür zu verwenden? Heute werden wir dieses Problem lösen mit einem neuen Dienst, dem anonymen Login. Today we're going to solve this with a new service that we're introducing called Anonymous Login. Der Applaus der anwesenden Entwickler war hörbar verhalten, denn während dieses anonyme Nutzen von Facebook dem Kunden die Chance gibt, eine App zu testen, ohne gleich die persönlichen Daten offenzulegen, geht den Entwicklern damit bares Geld verloren. Denn natürlich sind die Kundendaten viel wert, zum Beispiel um Werbung zu verkaufen. Facebook selbst dagegen behält die volle Kontrolle über alle Daten seiner fast 1,3 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer. Egal, ob diese ein iPhone, ein Android-Gerät oder ein Windows-Smartphone haben, Facebook soll zur übergreifenden Plattform für das gesamte Internet werden. Our place in the world is to build this stable mobile bridge across all these different worlds. Facebook macht sich damit selbst zu einer Art Treuhänder der Kundendaten, nach dem Motto, Facebook hat meine Daten, ja, aber immerhin geben sie sie nicht an jeden Hinz und Kunz weiter. Doch eines verschwieg Mark Zuckerberg sehr geschickt, dass Facebook mit diesen Daten seiner Nutzer Werbung verkauft und natürlich Milliarden verdient.